fand's auch gut, dass du direkt, als du ins Hotelzimmer reingegangen bist, dir die Schuhe ausgezogen hast. Es ist so ein Zwischending zwischen Sleepover-Party und Stand-Up. Weil ich gerade stehe mit dem Mikrofon in der Hand und du so ganz eingekuschelt im Bettchen. In einem Doppelbettchen. Also, bist du eher der Wandschläfer oder eher der Fensterschläfer? Ich bin der Wandschläfer tatsächlich. Ich will immer so ganz eingeengt sein. Zwischen behütet. Mir und meinen eigenen Emotionen und meinen eigenen Traumata will ich die Nacht verbringen, sodass behütet. Ich mich möglichst nicht bewegen kann. Hast du einen festen Schlaf oder nicht? Also ich glaube, ich kann manchmal sehr schnell. Mir ist gerade eingefallen, dass mich die Antwort gar nicht interessiert. Bist du ein lauter Schläfer? Das interessiert mich eigentlich. Bist du ein lauter Schläfer oder bist du ein leiser Schläfer? Man kann ja auch mal ein paar akustische Experimente machen. Wir sind ja, sag mal, der Raum und Klang sind ja faszinierende Dinge. Ne? Also das ist ja mal. Wir haben ja auch so Richtmikrofone. Ich glaube, da kann man auch gut mit den Leuten zeigen, wo wir hier eigentlich sind. Man kann das. Genau. Das ist mal gut. Feststellen, wo wir gerade sind. Was sind hier die Vorhänge? Zeig doch mal die Wand. Hier ist so eine Designerlampe. Ich kenne mal kurz. Herzlich willkommen zum Zweitsemester Veranstaltung der Sozialpädagogik-Fakultät. Wir machen heute unseren kleinen Klangausflug. Die Welt der Klänge heißt für dieses Semester unser Projekt. Und ich möchte Sie einfach dazu einladen, jetzt mal die Augen zu schließen und einfach mal sich darauf einzulassen, zu erleben, wie kann man einen Raum, sich wirken lassen. Wie kann man einen Raum auch ohne Augen erleben? Und jetzt möchte ich Sie zu einem kleinen Experiment einladen. Dafür begrüßen wir erstmal die Klasse, die Blindenklasse der Erich-Kästner-Realschule. Da ist eine Stufe an der Tür. Bitte stolpern. Oh, jetzt. Oh, ah, oh, Magdalena, Entschuldigung, ich muss dir ganz kurz. Haben wir Stachel. Draht für ein Experiment. Oh nein, das ist noch von jetzt sehe ich, die Melinda hat sich verfangen. Von dem Holocaust, wir müssen aber mal von der Ausstellung letzten Jahr, dem Holocaust-Ausstellung, haben wir jetzt leider diese ganzen Stacheln noch. Wir müssen mal kurz. Das, oh, Entschuldigung, jetzt, vielleicht wäre es ganz gut, Hanno, wenn du mal vielleicht dich einfach mal drauf. Oh shit. Das tut mir leid. Jetzt, also für alle, die jetzt noch da sind, also Katharina, wenn du vielleicht ganz kurz mal gucken kannst, wir haben ja den Gipskurs auch von. Ich kann in der Zeit vielleicht schon mal kurz die Kissen. Dass wir hier vielleicht ein paar Kissen auslegen, falls die blinden Kinder nochmal stürzen, dass wir hier vielleicht ein paar Kissen haben. Also für alle, die jetzt noch da sind, Johann und Steffi, dass ihr vielleicht auch mal ganz kurz mitkommt und ich möchte einfach versuchen, mit euch einen Raum zu erleben. Macht einfach mal die Augen zu. Ich weiß, ihr seid blind, aber macht einfach zur Not, zur Sicherheit einfach nochmal die Augen zu. Wir machen noch kurz mal einen Sehtest, wie Thomas Gottschalk das immer gemacht hat. Merkt ihr da eigentlich einen Unterschied, ob ihr Augen zu habt oder nicht? Ihr seid ja blind, aber ist es trotzdem fürs Gefühl? Also blinzelt ihr normal? Ich sehe schon das Licht durch meine Augen. Aha. Also ist ein bisschen unangenehm, weil ich will mal sagen, dass ich blind bin, damit Leute mich respektieren. Als was heißt, Blinden. Du siehst Licht durch deine Augen? Was ich sehe, wenn es dunkel, ich sehe, ob es Tag ist oder Nacht ist, ob ich in einem dunklen Gebäude bin oder in einem hellen Gebäude. Aha. Das sehe ich schon. Bianca, wenn du vielleicht kurz mal die Flyer austeilst, ich habe da so einen Fragebogen vorbereitet, dass jeder auch dir seine Erfahrungen mit aufnehmen kann, mit protokollieren kann. Ich möchte es einfach mal ganz kurz euch einladen. Ich möchte ganz kurz nochmal aufmerksam machen, dass man bei Blinden immer den Test machen muss, wie Thomas Gottschalk immer vor Wetten, wo die Augen verbunden wurden, gemacht hat. Ja, dagegen hauen, so ein bisschen, um zu gucken, ist es wirklich ein Blinder? Wir hatten ja 2008 den Benedikt, nicht wahr? Der war ja, der kam Blindedikt. Ja zu uns. Blindi haben wir ihn auch genannt. Blindi, blindes, dummes Arschloch haben wir ihn teilweise genannt. Hat sich Scherzhaft. Am Ende raus erstellt, dass er tatsächlich die ganze Zeit taub war und nicht blind. Das war und eine Sonnenbrille auf hatte. Das war ein bisschen verwirrt, cool, aber es war einfach nur ein cooler Typ. Ja, wir war einfach nur so ein Catch. Ein das Catch haben wir oft das Problem, Race. Dass hier einfach coole Typen kommen und wir einfach annehmen, sie sind blind und dann, nun ja. Wie nah doch cool und blind auch beieinander liegt. Richtig, das finde ich immer wieder neu. Lana Del Rey zum Beispiel da, sehr coole Frau. Die hatten wir 3 Tage hier in Behandlung und nicht blind. Die war auch nicht blind, nee. Auch nicht doof. Also ganz nette junge Dame. Jetzt möchte ich Sie mal ganz kurz einladen, Bianca und Caroline, wenn ihr einfach vielleicht mal kommen wollt, einfach mal die Augen zu machen und einfach mal gucken, wie verändert sich der Raum. Klaus Simon. Und ich, wir stimmen jetzt beide einen Ton an und wir sagen I in einem gewissen Ton, wir synchronisieren den Ton und dann bewege ich mich im Raum und ich lasse mein Mikrofon, meinen Tonkolben schwenke ich sanft durch den Raum. Schlage ich dir manchmal ins Gesicht, meinen Tonkolben. Und, Guck mal, was passiert. Auch wenn wir jetzt in unserem Schlafzimmer sind, gerade passt das gerade nicht. Also, wir stimmen mal an. Jetzt die Dusche. Kommst du bitte aus meinem Badezimmer raus? Ich möchte nicht, dass du da reinkommst. Bitte wieder rein. Erleben Sie den Klang? Ich möchte mal ganz kurz, Melanie, was hast du jetzt, was hast du gefühlt? Hast du eine Veränderung entdeckt oder Wie war es bei dir? Ich muss sagen, der Raum hat sowas ganz Haptisches, ja, sowas ganz sehr Fundamentales. Geh da nochmal näher drauf ein, habe ich noch nie gesehen. Entschuldigung. Sowas habe ich noch nie wahrgenommen. Ich bin ganz erstaunt, was der Raum dann doch auch für unterschiedliche Klänge aufweist, je nachdem, wo man sich gerade befindet. Ich gehe jetzt nochmal hier in die Ecke des Raums und man merkt schon, hier ist eine andere Akustik. Akustik. Auch interessant, der Fernseher. In Hotelzimmern auch immer ein Punkt. Also, bist du so ein Typ auch, der dann immer ins Hotelzimmer geht, erstmal die Glotze anmacht? Die Glotze, wie wir im Ruhrpott sagen, ne? Machst du auch immer an? Ja. Ohne Scheiß. Wow, ich habe nichts getan. Für 39 Cent die Minute mittlerweile, das ist ja rapide nach unten gegangen, der Preis. Haben wir nicht 39 Freisend oder so? Ach komm, das ist jetzt Radio Nukular-Niveau, oh, dass wir hier anrufen. Ja, und jetzt sind wir gerade auf dem Hotelzimmer und wollen tatsächlich darüber reden, was morgen passiert. Am morgigen Tage moderieren wir beiden Chaoten, die Vollhongs, die ihr noch kennt von damals. Wir beiden, die gerade mitten in der Nacht einfach durch das Hotelzimmer schreien, weil wir es können. Und weil sich eine Scheiße am Arsch vorbeigehen. Wir beide bei Moin Moin, wenn das nicht mal wirklich crazy wird, dann weiß ich aber auch nicht mehr. Das wird unfassbar. Und wir machen morgen Moin Moin. Die altersverliebte Radioshow. Aber, machen wir einfach nur eine langweilige Morgenshow, wo wir halb motiviert User-Kommentare vorlesen und nebenbei ein Croissant mampfen? Oh, danke, dass du fragst. Ja, machen genau wir. Das haben wir vor. War vom Timing her jetzt nicht ideal. Vom Timing meinst du? Ja, ich wusste nicht, dass du in die gleiche Richtung gehst. Auch wieder so ein Fall, wo ich dir nicht vertraut habe. Ich dachte, du gehst in eine andere Richtung. Deswegen habe ich die Pointe vorgezogen und habe sie schneller gemacht. Was komplett vergessen. Ich habe komplett ausgeblendet, was du gerade gesagt hast. Es wird gerade Werbung gemacht für einen G20-Gipfel in Turkey. Ob ich es verstanden habe oder nicht. Es klang so, als wäre es die Werbung für einen G20-Gipfel, was ich nicht verstehe. Warum muss denn da Werbung für gemacht? Also ganz kurz, wir haben ja morgen mehrere Möglichkeiten, an die Sache ranzugehen. Ne? Wir können uns ja erstmal einfach, also die Leute werden uns ja zu großen Teilen nicht kennen, mich vielleicht mehr, weil ich schon mal bei Rocket Beans war, bei Almost Daily und bei Bonjour. Dich würden wahrscheinlich die wenigsten kennen. Das ist auch meine Angst, dass das negativ aufgenommen wird, dass es heißt, oh, darf denn jetzt jeder Moin Moin moderieren? Was ist eigentlich los? Aber finde ich interessant, dass nicht du, wenn du bei Moin Moin moderierst, dass nicht du sagst, oh, was für eine Ehre, Moin Moin zu moderieren, sondern dass du sagst, ja, darf denn schon jeder Depp Moin Moin moderieren, wenn ich es moderieren darf. Finde ich, es sagt viel über dein Selbstbewusstsein aus. Wir haben ja heute auch über dein Boden Selbstbewusstsein ist. Gesprochen. Über deins auch, wir haben über unser Selbstbewusstsein gesprochen. Wir haben unser Selbstbewusstsein gesprochen und über gemeinsames Selbstbewusstsein. Und du hast ja heute eine Zugfahrt getätigt und hast lange über dich nachgedacht und ich fand es schön, dass du tatsächlich auch zu einem Fazit gekommen bist. Ne? Man denkt ja manchmal so vor sich hin und gerade ist ja dann Handy aus der Tasche gefallen. Und du hast tatsächlich das Fazit gezogen, dass du zu wenig Selbstbewusstsein hast. Und nee, jetzt, dass ich für meine Ziele, die ich habe, zu wenig Selbstbewusstsein habe, was okay ist, was man sich auch erarbeitet, was man sich auch durch Community-Arbeit erarbeitet. Haben wir schon im letzten Podcast ein bisschen häufiger drüber gesprochen. Was hast du denn für Ziele? Mit dem Raumschiff zum Mars zu fahren, fliegen. Und nach, ganz kurz. Nach genauem Studium des Weltalls habe ich diesen Wunsch revidiert und habe aus zum Mars fahren zum Mars fliegen gemacht. Ja. Ja, deswegen die Frage, wie gehen wir da morgen ran? Wir können uns ja erstmal direkt es einfach machen und uns bei den Zuschauern einschleimen. So, oh, Rocket Beans, ihr habt die beste Community der Welt. Es ist für uns so eine große Ehre, hier sein zu dürfen. Ich würde aber auch gerne altmodisch moderativ daran gehen. So. Herzlichen Glückwunsch zum Einschalten dieses Sendes. Gute Senders. Wahl. Gute Wahl und guten Morgen. Das ist so ein bisschen auch ich finde auch dieses Sprechring, was ich belegt habe, das spricht so ein bisschen für altmodisches Moderieren direkt. Es macht einen direkt zu so einem altmodischen so 80er-Jahre-Moderator. So. Aber ist es guten denn zu Morgen altmodisch? Zur Wahl dieses Fernsehsenders. Herzlichen Glückwunsch. Wir begrüßen Sie. Mein Name ist Stefan Tietze und das ist Florentin Will. Guten Morgen. Ich glaube, ich finde also die Stimmung, finde ich, für morgen sollte primär aufpeitschend sein. Wie es ist eine Morningshow. Die Leute wollen motiviert werden. Die wollen kein, wir haben so wenig Selbstbewusstsein. Wir haben jetzt 1500 Follower, aber das ist zu wenig. Und wir denken, wir hätten keinen Erfolg. Und wir haben lauter Gäste, die sich andere nur erträumen, überhaupt mal zu treffen. Und wir haben keinen Erfolg und kein Selbstbewusstsein. Und wir sind so schlecht. So den ganzen Tag, glaube ich, da haben die Leute keinen Bock drauf. Die wollen aufgepeitscht werden. Die wollen aufstehen. Die sind mit einem Bein noch im Bett. Wie diese nervigen Morgenshows. Von Morningshows, von Radios, die irgendwie kommen mit, hey, guten Morgen. Und dann haben die auch wieder so Features. dass sie sie da einbauen irgendwie. Mit dem Stefan Ollo und dem Flutti. Irgendwie das auch so, die Stimmen zu verstellen, so ein bisschen so Kontrapunkte schaffen. Ja, das ist ja ein Punkt von Marc Maron, dass jede Morningshow gleich aufgebaut ist. Es gibt immer einen Typ, der irgendwelche wacky Sachen erzählt. Dann gibt's den, der immer über alles lacht. Und dann gibt's noch eine Frau, die immer am Ende sagt, you guys. Immer so, no. You guys. Einfach. Und das finde ich wichtig, dass wir die Person morgen auch dabei haben, die einfach nach jedem Gag, na, und Stefan Tietze. You guys. So crazy. Und noch besser fände ich es, wenn wir alle beide diese Figuren, drei Figuren in uns vereinen haben und dann die ganze Zeit immer so der Bild genau, um uns werfen und niemand mehr versteht, was von unten anstatt ist. Anstatt dass zwei Leute durcheinander reden, sechs Personen einfach durcheinander. You guys. No, wow. Hey, und ich weiß nicht, was morgen. Hey. You got großartig. Also, Morning Show ist tatsächlich ein Genre, dem ich mich noch nie gewidmet habe. Ich habe in meinem Leben noch nie aktiv Morning Show geschaut und auch noch nie produziert. Und ich weiß nicht genau, wie es dir geht, aber ich habe morgen so eine straue Stimme. Du hast so sag ich mal, hallo, ihr Süßen. Nun, was macht ihr denn schon von den Empfangsgeräten daheim? So. Aber habt ihr noch ein bisschen Schlaf in den Augen? Was ist denn reißen wir euch mal raus. Wir wollen euch den Schlaf aus den Augen reiben. Also, und hier kommt ein Song von Nelly Furtado. Jetzt bin ich was. Flames to dust. Man muss ja Morning Show auch ein bisschen in große Anführungszeichen setzen, weil es ist um 10.30 Uhr. Ja. Da machen die meisten Leute Mittagspause. Einfach. Stimmt, das ist eigentlich 10.30 Uhr. Naja, also. Bisschen übertreiben. Exaggeration. Warte mal, lass mich mal kurz auf den Balkon gehen. Balkon. Aber das sind dann so die Momente auf Partys. Wo man sich eine Zigarette anmacht. Genau, wo man sich Zigarette draußen macht und man hast du ein Feuer und so und dann draußen, innen pocht der Beat irgendwie, der Pizza. Und den kennt sie alle, die Sprüche der Raucher, hast du ein Feuer. Was, und man vorher kurz. Und man steht hier draußen und natürlich, klar, Hanna ist auch da und man, hey, na, okay, ich habe dich ja vorhin gesehen, du bist eine Freundin von Steffi oder wie? Und, ja, ich studiere jetzt auch Politikwissenschaften. Ah ja, okay, cool. Ja, Politik hat mich auch immer sehr interessiert. Das Gespräch, die mich überhaupt gar nicht interessiert. Ja, aber so. Aber so lernst du Leute kennen, deswegen lernen wir keine Leute kennen, weil wir keinen Bock auf diese Smalltalk-Party-Scheiße haben. Oder halt einfach, weil uns andere Leute nicht so interessieren wie wir selber. Also, ja, ich rede lieber mit mir selbst als mit Hanna, um ganz ehrlich zu sein. Also jetzt, Hanna ist auch eine dumme Fotze, muss man ganz ehrlich sagen. Aber klar. Aber wer war der Erste, der gesagt hat, hast du eigentlich Feuer? Weil diese Abkürzung macht natürlich wesentlich dramatischer, wesentlich gefährlicher, was eigentlich eine ganz coole Sache ist. Urinstinkt wird da so, Feuer? Feuer. Du bist jetzt gerade in deinen indogenen Stammesslang zurück. Hui, zurückgefallen. Das ist auch immer geil, wenn man so ganz im Gehirn so uralte Erinnerungen an so Stammessprache oder so plötzlich einfach kommen. So, hui. Ich finde das ganz geil. Die Beatles haben mal auf dem Dach gespielt. Das ist ja gerade der Moment, wo wir am Balkon einen Podcast aufnehmen. Irgendwann werden da so diese Doppeldeckerbusse, wo dann irgendwie man aufs Ohr bekommt und jetzt hier rechts sehen Sie das Gebäude, wo 2015 das Podcast-UFO zum ersten Mal eine Outdoor-Version aufgenommen hat. Da oben. Da oben sehen Sie noch genau. Den falschen Balkon fotografiert, weil nicht richtig, genau. Richtig, genau. Aber die Insider wissen, hey, das ist gar nicht der echte Balkon. Aber die Insider fahren nicht mit diesen Bussen. Aber wir können es ja mal sagen, wir sind hier im Hotel, wir wissen nicht, wie es heißt, aber Hotel 505, Zimmer 505, geht vielleicht genau wie 404, was ja schon eine sehr erfolgreiche Zahl ist, als legendäre Zahl. Aber 505 geht vielleicht in die Geschichte ein, auch als legendäre Zahl für das Hotelzimmer, an dem eine weitere Schicksalsnacht stattgefunden hat. Denn Stefan und ich werden heute miteinander schlafen. Ja. Das erste Mal. Ich wollte das erste Mal mit jemandem haben, der mir sehr bedeutet. Und einfach während dem Podcast einfach. Ja, und auch nicht irgendwie, ich sollte das besonders sein, genau. Ja. Dass ich mir komm, mach's mit erstens mit dem Mann und zweitens einfach mal während du Podcast aufnimmst. Aber bist du ein bisschen aufgeregt? Hast du Performance-Ängste oder so? Ja, in der Tat. Ich habe immer diese Ablieferangst. Ja. Ob's jetzt, dass du zu früh ablieferst. Ja, genau. Ob ich jetzt im übertragenen Sinne, ob ich zu früh abliefer, ob ich zu spät abliefer. Das ist schlimmer eigentlich. Ob ich nicht in Ablieferstimmung komme. Ja. Da bin ich mir nicht so sicher. Und du weißt auch nicht, wie du da so drauf, also was du so willst, also was du da Abliefervorlieben sind. Ich versuche dir das immer zu zeigen während dem Akt. Mit dass Blicken. Ich, mit so. Blicken und ja. Und auch ich versuche so deinen Körper so ein bisschen, ist ja ein Tanz, ich versuche dich auch so ein bisschen zu führen. Ist Sex wie ein Tanz für dich? Im Endeffekt schon. Ich trete ständig auf die Füße und ich habe meine Schuhe vergessen. Ja. Da hätte man so viel draus machen. Ja, und deswegen vertraue ich dir nicht. Scheiße. Und im Hintergrund läuft Nelly Furtado. Kann man dann wieder, hatten wir eben schon mal. Aber nur sowas in der Art, nur als Angebot. Nee, ich finde Sex ist wie Mario Kart. Mit der Banane ist da. Man schüttelt so lange am Nunchuk, bis man. bis die Freundschaft kaputt ist. Bis man driftet, bis man in die. Ach, Geld, ey. Nein, warte. Ist ja auch schon spät. Freundschaft ist wie Mario Kart, man ist wahnsinnig schnell, es werden Pilze verteilt und Wario ist dabei. Gibt's den? Schon? Also, Tweet finde ich den ganz gut. Ja. Ja. Das kannst du rausschneiden. Ganz kurz. Ganz kurz. Aber ich glaube, Pilze verteilt nicht. Ich glaube, das finde ich ganz gut. Finde ich ganz guter Gag. Bananen eingeführt, vielleicht. Nein. Keine nee, Chance. Nee. Ganz kurz, kennst du dich mit Hamburg aus? Ich kenne mich in Hamburg überhaupt nicht aus. Ich war hier einmal mit Freunden, habe ein Wochenende verbracht. Danke. Für Affen. Ja gut, dann stell gerne Fragen, wenn die Antwort nicht interessiert, du dummes Arsch. Du warst mit Freunden hier? Die gleichen Freunde, mit denen du immer Pokémon durchzockst? Ja genau, da hatte einer hatte Geburtstag und wir sind mal schön auf die Reeperbahn gefahren. Wir sind auf der Reeperbahn tatsächlich. Aber die Reeperbahn ist ja wahnsinnig lang. Ne? Also es gibt ja Reeperbahn, dieses Rotlichtviertel, legendär. Sonst wäre es der Reeperweg. Wir sind jetzt auch Reeperbahn, aber anscheinend in den zivilisierteren Gegenden. Und ich lasse einfach mal mein Mikrofon hier so ein bisschen den Balkon herunter an dem langen Kabel. Man kann ja. Oh Gott, das wird so abfallen. Und ist geklaut, das Video, das Mikrofon ist geklaut. Man kann ja so ein bisschen den Hamburger Flair. Weil ich bin mir da gerade nicht so sicher. Man sieht hier nämlich, das wird so abfallen, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob ich es geschafft habe, den Hamburger Flair ein bisschen einzufangen, indem ich das Mikrofon an Kabel durch die Luft gewirbelt habe. Wirbel! Du hast den Hamburger Flair nicht eingefangen, aber eine alte Frau, eine alte Pennerin, die du unten kurz aufgeschmissen hast. Alte Pennerin. Aber siehst du mal, wir sind das einzige Hotelzimmer, außer das neben uns, das einen Balkon hat. Ansonsten hat niemand einen Balkon, auch unter uns auch hat niemand einen Balkon. Auch dein Zimmer. Fuck das stimmt, ich bin in 506 und du kannst hier in mein Bett reinschauen. Ja, wir schlafen im gleichen Bett, du Affe. Ja, stimmt, sorry. Aber ganz kurz, wie gesagt, ich wollte dich fragen, ob du Hamburg kennst, weil man sieht hier sehr, relativ viel von Hamburg. Also man sieht relativ viel. Da hinten ist der Alex, glaube ich. Da ist der Dom, haben wir auf jeden Fall da hinten. Das ist das Brandenburger Tor. Genau, und die Golden Gate Bridge, glaube ich, ist da hinten. Und da, wo du die ganzen Lichter siehst, ist die Freiheitsstatue. Da war die Französische Revolution, fand da statt. Da war die Guillotine. Wurde aufgebaut. Die große Guillotine. Eine halten viele für ein Hackebeil, aber es ist eigentlich ein 10... Das war eigentlich eine tropische Frucht. 10.000 Meter hoher Turm, der gebaut wurde. Ach. Zwei verschiedene. Ah, deswegen vertrauen wir uns nicht, weil wir immer versuchen, andere Wege zu gehen. Ne? Man weiß auch nicht, welcher der bessere ist. Nee, das hält sich ja tatsächlich auch immer. Das ist ja das Problem mit Wegen. Ne? Du musst ja auf den Weg gehen. Siehst du? Führt das jetzt irgendwo hin mit der Waage? Aber ich wollte sagen, das Problem an Wegen ist, dass du ja erst noch nicht weißt, wo es hingeht, wenn du den Weg betrittst. Ne? Ja, ja. Das stimmt. Ist so eine Sache. Das ist auch sehr gut. Und wir gehen immer zwei unterschiedliche Wege, die sich ja manchmal kreuzen. Aber vielleicht sollten wir einfach mal auf der gleichen Allee gehen. Mit rechts und links Gästen. Was ist für dich die perfekte Metapher, das perfekte Bild für eine perfekte Freundschaft? Ist es nebeneinander einen Weg gehen, Hand in Hand gehen, sich gegenseitig tragen, ja, sich mal kurz unterstützen? Oder was ist für dich die perfekte Metapher? Ist es mehr so ein Abseilen, so ein Rockclimbing, wo man auch mal den anderen hochziehen muss? Man sichert sich gegenseitig, man sichert sich gegenseitig. Und kommt langsamer voran insgesamt. Man kommt sehr langsam voran, das ist auch fürs Leben, man kommt nicht so schnell voran. Deswegen, und man weiß auch nicht, ob man auf dem Berg wirklich will oder ob es nicht einfach eine ja, und irgendwann kommt man an so einen Punkt, wo man dann irgendwie merkt, es ist scheiße kalt und nur einer von uns kann überleben. Ja. Ich muss den anderen gegebenenfalls aufessen. Ich finde das relativ gut. Ja. Also man hat auch begrenzt Sachen zu essen, man hat nicht viel Geld. Man macht nebenbei vielleicht einen Podcast, der auch nicht so gut läuft. Ich meine, ich weiß auch nicht, wo das ist. Okay. Ja, vielen Dank, Stefan Hitze, für diesen kleinen Einblick in deine Psyche. Aber auch so ein Bild, ne, das immer schön ist, wir haben gegenüber von uns eine große Häuserfront, wo alle Fenster dunkel sind, bis auf ein einziges Fenster. Ja. Und da kommt bei mir natürlich der Geschichtenerzähler sofort Was ist in diesem Fenster? Was ist in diesem Was Fenster? Geht da gerade vor ist sich? Da irgendwie ein, sind da vielleicht zwei andere Podcaster, zwei Frauen vielleicht, die gerade auch einen Podcast aufnehmen? Radio Nukular, die nebenbei auch einen Podcast Nukular. Aber das ist gut, das sind zwei Frauen, die einen Podcast aufnehmen. Genau, und dann... Und stell dir mal vor, plötzlich begegnen... Er hat so ein bisschen was von Lucky Number Slaffin gerade, so diese, genau die Gebäude, die genau gegenüber voneinander stehen. Und dann könnten wir dir so die Kabel rüberwerfen und dann könnten wir... Ja, genau, dann haben wir die Mikrofone der jeweils anderen und sagen ihnen eine geheime Botschaft... Die sie erst merken im Podcast dann. Genau, und dann sagen wir ihnen was drauf und dann werfen wir die Mikrofone wieder zurück und dann merken sie, dass du einen dummen Peniswitz gemacht hast und ich dich zweimal unterbrochen habe und sie haben irgendwie ganz romantische Sachen da reingesetzt. I love you gesagt. Ja. Weil es sind Engländerinnen. Ich habe die Geschichte schon ein bisschen weitergedacht in meinem Kopf. Okay, das ist gut. Es ist ja so, also ich sehe Freundschaft wie so dieses Spiel, wo der andere so vor das dir Spiel, kniet. Wie das Spiel des Lebens. Ist eine sehr naheliegende Metapher. Also das Leben ist für mich wie das Spiel des Lebens so ein bisschen. Aber da habe ich mal, wollte ich mal einen Tweet machen. Das Leben ist wie Spiel des Lebens. Bei der Hälfte der Zeit fehlen schon die Hälfte der Teile und irgendwie sowas. Ne? Aber du hast sofort. Nee, Der Hund hat die Hälfte der Teile gefressen. Genau, das Leben ist wie ein Spiel des Lebens. Der Hund hat die Hälfte der Teile gefressen. Irgendwie sowas, glaube ich. Ich finde den ersten Satz schon gut. Also das Spiel ist wie das Spiel des Lebens. Das Leben ist wie das Spiel des Lebens. Und du kennst doch dieses Spiel, was man als Kind gespielt hat, wo einer vor dir kniet und du nimmst dann den Kopf von dem anderen und dann machst du deine Hose auf. Nee, ja. Und dann springst du so über den anderen drüber und dann gehst du in die Hocke und dann springt der Erste wieder über dich drüber. Das ist für mich Freundschaft. Auch mal vor dem anderen auf die Knie gehen und ihm erlauben, den nächsten Schritt zu geben, mit dem Wissen, er geht auch gleich wieder in die Knie und ich kann über ihn drüber springen. Und so kommt man immer weiter und weiter und muss sich immer abwechselnd einander aufopfern. Das ist für mich das Richtige. Ja, das stimmt. Auch eine gute Beziehung ist auch so. Das ist abwechselnd geben und nehmen mit dem Vertrauen, ich weiß, dass ich jetzt gebe, kann aber auch gleich wieder nehmen. So. Ich glaube, da ist gerade jemand mit dem Messer gewesen, bin mir nicht so sicher. An der Straßenseite. Groß, wenn wir jetzt irgendwie so einen Mord irgendwie sehen würden oder sowas. Auch die Wildnis hier mal einzufangen. Ne? Man denkt ja immer, Stadt ist hauptsächlich von Menschen bevölkert, aber. Lom, lom. Der vorbeirasende Wal darf natürlich nicht fehlen bei uns. Ein Freund des Podcasts, das Zebra. Oh, da haben wir einen Langschwanzspeisling. Wir hören mal hin, sein charakteristischer Balzhof. Er ist gerade auf der Suche nach einer Partnerin. Ganz die älteren, die prägnant hört man ihn. Die fruchtbaren Partnerinnen erkennt man am charakteristischen Geräusch. Und es ist so, dass wenn das Männchen bereit zur Paarung ist, so ergänzt er. Da hatten wir es gerade. Das ist gerade ein ganz seltenes Schauspiel, liebe Freunde der Ornithologie. Wir haben hier ein ganz spezielles Der Langhandsperbling-Männchen hat Spiel. Und tatsächlich jetzt. Oh mein Gott. Er hat die Socken noch an. Er zieht die Hose aus. Er lässt die Socken an. Und jetzt der charakteristische Ruf des Sperlings. Ja, leider ist es heute nichts gewesen. Das Pärchen hat sich nicht gefunden. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, muss man ganz ehrlich sagen. Wildes Leben in Hamburg. Ja, meine Füße werden langsam richtig kalt. Du hast es schon richtig gemacht. Ich habe mich gefragt, warum denn der Stefan, der Dussel, warum bleibt er denn im Hotelzimmer stehen, so zwischen Tür und Angel? Aber tatsächlich hast du es richtig verstanden. Ich bin hier draußen mit Hanna. Ne? Tür und Angel, ganz kurz, weil wir Sprichwort-Freaks, wir. Zwischen Tür und Angel. Man sagt ja auch, wenn eine Tür ganz weit offen ist, dann ist sie sperrangelweit offen. Und ich dachte immer, dass es heißt, dass man eine ganze Angelroute so spannen kann, dass sie so weit offen ist, dass meine ganze Angelroute, weil ich habe nie gerafft, was Angel sein soll. Oh, die ersten Jazzcats kommen, die ersten Jazzkatzen kommen die Straße entlang. Das ist der Hamburger Jazz, der berühmte Hamburger Jazz. Wir fangen ihn kurz ein. Aber er zieht auch schon weiter. Und der nächste kommt schon wieder. Glaubst du, das wird heute noch was mit Bianca und Karl? Das Licht drüben ist ausgegangen. Keine Chance. Die mit den Ferngläsern drüben. Ah, die sind ja ganz süß, aber was machen sie jetzt? Jesus. Was ist eigentlich in diesem Haus da drüben? Was geht da? Ja, wir haben tatsächlich Richtmikrofone. Das heißt, die Mikrofone nehmen in einer geraden Linie vorne weg auf. Also nicht wie unsere normalen Podcast-Mikrofone. Die wir hören bis ins Hall, können wir sogar reinhören. Das heißt, wenn wir dieses Mikrofon jetzt auf das Fenster richten, könnten wir theoretisch hören, was dort geredet wird. Und wir können es aber selber nicht hören, weil es ja aufgenommen wird. Aber ihr könnt es hören, was jetzt gleich ihr hört. In 3, 2, 1. Also, ich finde ihn ja eigentlich schon ganz nett, aber ist er nicht ein bisschen groß? Und warum? Der andere, der sieht so aus, als hätte er ganz viel abgenommen in ganz kurzer Zeit. Und jetzt hängt ihm das ganze, Gesicht so runter und jetzt hat er wieder zugenommen. Jetzt hat er wieder ein bisschen zugenommen. Warum hat er wieder zugenommen? Was ist da passiert? Ich mag ihn auch nicht so. Das ist nicht meine Typen. Guck, mach mal das Licht aus. Was steht da auf seinem T-Shirt? Warum hat er. Warum? Rocket Beans? Was ist? Ich kenne die nicht. Das ist was Lustiges. Klassisches Improv. Nee, was lustig. Vielleicht ist ein Improv-Künstler, die sagen, ein anderes. Ding Dong, hallo, ich komme von der Steuer. Nee, was, mach was Lustiges. Das ist nicht gut. Nein, das ist gar nicht okay, wir werden offiziell those beobachtet. Shoes. Das ist nicht schlecht. Wir singen jetzt mal laut, relativ laut. Ich will einmal den Anruf bekommen von der Rezeption, dass wir bitte die fucking Fresse halten. I wanna be a part of it. New York. New York. Das ist so schwer zu singen, ey. Wimmowe, Wimmowe, Wimmowe, Wimmowe, Wimmowe, Wimmowe, Wimmowe, Wimmowe. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Are we? Das Podcast-UFO ist auf einem Balkon. Das Podcast-UFO, das Podcast-UFO wird gleich angeschwärzt von der Rezeption. Wir bräuchten eigentlich so eine Loop-Maschine, wo wir das dann immer so loopen können. Das ist nicht schlecht. Und dann drüber singen können. Eine Loop-Maschine. Ah, geil! Ach, das schießt. Das sind diese Abende, glaube ich, an die man oft zurückdenkt und sagt. Glaube ich nicht. Ich glaube, man denkt. Warte! Und den besten Moment so nicht. Lass es mich erklären. Ich glaube, man denkt nie an Abende zurück, an denen man gesagt hat, ich glaube, wir denken an den Abend zurück. Ich glaube, das ist so ein Ding. Man kann sich solche Momente nicht bauen. Man kann sie sich kaputt machen, indem man sagt, das wird der Abend, an den wir uns zurückdenken. So habe ich schon vielen Leuten, schon vielen sehr verstörten Frauen eine Erinnerung fürs Leben genannt, wo sie sich dann vor Gericht auch nicht mehr dran erinnern konnten, was recht gut war für mich tatsächlich. Aber die Roofies waren halt nicht schlecht. Nicht billig. Ich bin so ein bisschen aufgeregt, aber so ein bisschen freudig auch auf morgen. Ich bin gespannt, wohin führt das? Ich glaube, es wird ein riesiges Desaster. Es wird das zweite Basel-Desaster. Ich glaube, wir haben einfach kein Glück mit solchen Ausflügen irgendwie. Weiß nicht, heute hat es ganz gut geklappt bis jetzt, aber ich glaube, isst du die Pizza eigentlich noch? Ja, auf gar keinen Fall. Echt nicht? Dann will ich noch ein Stück. Ja, komm, wir gehen mal wieder rein. Komm, wir holen die mal. Nee, das Zimmer kühlt sich auch auf. Das will ich nicht. Weil das so aufkühlt, das Zimmer. Ich kann dich ja ein bisschen wärmen heute. Ne? Hab ich schon mal erwähnt, dass ich sehr viel Schlaf brauche und wir morgen eine Morningshow aufnehmen? Nur so kurz. Wenn morgen alles gut läuft, dann sind wir morgen noch auf dem Comedy-Preis. Und man muss ganz ehrlich sagen, der Comedy-Preis war letztes Jahr der Grund dafür, dass wir das überhaupt alles machen. Ohne den Comedy-Preis letztes Jahr, wo wir da rumgerannt sind, waren noch zwei Fremde, die aber sich in dieser Widerlichkeit dieser Veranstaltung gefunden haben. Wollen wir morgen in der Sendung frühstücken? Oder wollen wir hier frühstücken? Das war jetzt echt so ein Blick zwischen, das ist das größte Problem der Welt und es ist mir scheißegal. Aber wirklich eine 50-50 Mischung aus den beiden Emotionen. Ich habe erst gesagt, boah, das ist das größte Problem der Welt. Dann dachte ich mir aber eigentlich, scheiß drauf, Hamburg ist nur einmal im Jahr, dachte ich mir dann. Ist das so das Motto für diese Reise gerade? Hamburg ist nur einmal im Jahr. Das ist so ein Gag, den wir morgen Klaus. Bin ich fest mit überzeugt. Hamburg ist nur einmal im Jahr? Ja. Warum? Warum soll ich den denn erwähnen? Weiß ich nicht. Wenn wir morgen, hast du Angst, dass ich dir Gags klaue, ja, oder was? Warum denn? Weil ich so wenig habe. Lass mal meine Gags in Ruhe. So, ja. Ich hab doch nicht so viel. Wo habe ich dir denn mal einen Gag geklaut? Ist schon mal vorgekommen. Und zwar bei der letzten Folge mit Ralf Rute. Da hast du so angefangen, ja, einen Gag von mir zu klauen. Aber ja, das war jetzt kein Beispiel. War das eine Überleitung? Ich das ist ein großes Problem in meinem Leben allerdings, dass mir nie ein Beispiel einfällt. Das habe ich immer schon gehabt, ja, auch in der Schule, wenn ich was erklären wollte und ich auch relativ genau wusste, warum das so ist, ist mir nie ein Beispiel eingefallen. Ich habe immer wahnsinnige Probleme, das passende Beispiel zu finden, was echt schwierig ist, wenn man was Moderatives macht, wo man die ganze Zeit sprechen muss. Ja, okay, aber das kann man ja üben. Also wie, was, ja, dann macht man eine Übung mit mir. Also was ist ein Beispiel für etwas, das am Anfang schlecht ist und dann immer besser wird? Twister. Erkläre. Auch mit Erklärung. Ja klar, du kannst einfach random Worte sagen und denken, es geht als Lösung durch. Am Anfang denkt man noch so, oh, ist das peinlich und so, aber irgendwann wird es immer spannender, weil immer die, am Anfang zum Beispiel. Wenn man raus ist. Und sich beobachten kann, wie die besten Freundinnen sich angrapschen plötzlich. Ja. Nein, aber am Anfang ist es langweilig, weil du musst halt nur eine Hand auf blau machen und so, denkst du, pff, easy. Dann wird es immer schwieriger und es wird immer lustiger und Leute lachen, fallen aufeinander. Aha. Was ist weiß und kann dennoch nicht fliegen? Obwohl es weiß ist. Schon mal Prämissen im Spiel, die einfach sehr kritisch zu bewerten sind. Er weiß, aber kann dennoch nicht fliegen. Eine tote weiße Möwe. Das ist auch nicht das Spiel halt. Oh, ich habe tatsächlich ich sammle jetzt Feedlines. Okay. Das ist jetzt aus. Mein. Wir machen jetzt mal. Ich bin in so einer Gag-Stimmung jetzt. So einer gaggigen, klamaukigen Stimmung. Okay. Ein paar Feedlines, die ich einfach raushauen und du musst sofort einfach einen Gag machen. Feedline, also die Punchline-Assoziationsspiel. Mhm. Sache. Und? Okay, Feedline ist. Ich will ja nicht angeben, aber. Mein Penis ist ziemlich klein. Okay. Man rechnet zumindest nicht damit. Ja. Zweitens, er starb bei seiner Lieblingsbeschäftigung. Dem Twi. Und dann hört es auf. Erkläre dich. Man, beim Twittern halt, aber er stirbt währenddessen. Und man sieht quasi live, während man den Tweet liest, er ist gerade beim gestorben. Twittern. Ja. Mhm. Ja, passt halt nicht so richtig zu viel rein. Aber es ist auch nur ein Assoziationsspiel, muss ja nicht perfekt sein. Das ist okay. Impro. Impro ist nie gut. Was sind die drei großen F eines guten Lebens? Freundschaft, Fleisch und Florentin. Ja, das sind einfach. Was sind die drei großen D einer erfolgreichen Beziehung? Dicke Möpse, dickes Auto und Dickmanns. Und Dickbach. Okay. Was sind die. Akzeptabel. Was sind zwei die, Minus. Keiner weiß warum. Was sind die drei großen M eines katastrophalen Urlaubs? M und M's? Drei. Okay. Und Motten. Achso, das sind zwei Punkte. M, ja, und M und M's. Motten, Motten und M und M's. Aber ganz kurz bei eben. War Motten bei dir mal irgendwann ein Thema? Nein, never ever. Ich meine jetzt nicht so als Thema im Sinne, das beschäftigt dich, aber. Aber ist eine sehr gute Frage. Aber ich hatte, auch so, ich hatte oft, also mal, als ich im Land gewohnt habe noch, ich hatte wahnsinnige Mottenprobleme. Also meine, oft wurden T-Shirts von mir einfach durchgebissen. Ich hatte in meinem Leben noch nie Mottenprobleme und ich verstehe auch nicht, was die Leute sagen. So Mottenkugeln und Kleidungsfressen. Ja, aber ich habe noch nie jemanden getroffen, der Mottenprobleme hatte. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der irgendwie. Ich bin wie der König der Motten oder so ein Crap. Okay, ich habe wahnsinnige Probleme damit. Was sind die drei großen D der Mottenbekämpfung? Durchhaltevermögen. Donner, bei Gewitter kommen sie nicht raus. Mhm. Und dicke Brüste. Ja, richtig gut. Okay. Was sind die? Nee, ich habe jetzt mal was für dich. Aha. Und zwar ist mir aufgefallen, dass es lustig ist, wenn man sich von Comedy-CDs nur die Titel durchliest. Und zwar nicht die Geschichten anhört und nicht die Comedy-CD anhört, sondern nur die Titel sich anguckt, was sehr lustig ist, weil die sich oft nicht erschließen, wenn man den Kontext nicht hat. Und zum Beispiel vom Comedy auf der Titel Skiing and Viagra. Skifahren und Viagra. So, jetzt musst du die Geschichte ausdenken. Ich muss dir die Geschichte ausdenken. Du musst drei Worte sagen mit einem Buchstaben und ich muss mir die ganze Geschichte ausdenken. Wir tauchen ab. Entspannt euch die nächsten anderthalb Stunden. Spaß, ich Florentin Will mit seiner Geschichte Skifahren und Viagra. Stefan Titze hatte ausreichend gepackt für seinen Skiurlaub. Er hatte alles dabei, was er brauchte für ein entspannendes Wochenende auf der Alm. Aber er wollte natürlich auch Action haben. Natürlich, die Piste sollte es werden. Und Stefan Titze, natürlich, auch wenn man ihn davor gewarnt hatte, die schwarze Piste sollte es sein. Er schnallte sich also seine Ski an, setzte sich seinen Helm auf und merkte, er hat leider die Skistöcke vergessen. Doch da fiel ihm etwas ein, was ihm sein Vater noch kurz vor der Abreise gegeben hat. Er sagte, mein Sohn, wenn du mal wieder Probleme mit dem Hörnchen in der Hose hast, nimm diese Viagra-Pillen. Und da wusste er, was zu tun war. Er würde diesen Abend bestreiten mit Ski und Viagra. Ich dachte jetzt, er nimmt die Viagra zu sich und benutzt sein erigiertes Glied als Skistock. Ja, das war ja die Implikation, was ich aber nicht ausgesprochen habe. Ah, hättest du nur aussprechen müssen. Nein. Ich habe es jetzt verstanden, weil ich ein Comedy-Mastermind bin, aber die anderen Leute draußen vielleicht nicht. Ich glaube, die Leute haben es schon verstanden in dem Moment. Aber das ist tatsächlich ein ganz geiles Spiel. Und das hatte ich auch mal geplant, so wirklich einen Comedy-Podcast zu machen. Also nicht so eine Scheiße wie wir hier, sondern wirklich einen Podcast, in dem es nur um Comedy geht, wo man dann zum Beispiel auch so Spiele macht wie, man schreibt sich halt ein gesamtes Stand-Up-Programm, nur die Feedlines raus und überlegt dann, wie könnte der Gag weitergehen, was hat der Comedian draus gemacht, was macht man selber draus. Ja. Weil die Frage ist ja, was ist kreativ aufwendiger, die Feedline oder die Punchline? Ist nicht die Idee schon in der Feedline drin? Ja. Und wenn jemand mal sagt so, ich finde, Barbie-Puppen vermitteln ein falsches Bild der Realität, ist die Feedline, wie geht's weiter? Ist da schon die geniale Idee drin, dass man daraus einen Gag machen kann? Oder ist dann die Punchline, sie vermitteln ein falsches Bild, wie schwer es ist, jemandem den Kopf abzureißen? Ist das dann die Punchline, das, der eigentliche kreative Effekt? Interessant. Sollten wir vielleicht auch machen. Aber finde ich auch gut, dann zum Beispiel auch so bei Mario Barth oder so, dann mal gucken, die Feedline sich anhören und gucken, ob man das antizipieren kann. Ich zum Beispiel, ich habe mit meinem Mitbewohner früher oft so diese Sechser-Pack und sie diese Dreier-WG, ne, so dieses Sat-1-Sketch-Dinge angeguckt und wir haben ein Spiel draus gemacht, dass wir uns ein Sketch angeguckt haben und wer zuerst wusste, was die Pointe ist, der hat gewonnen, halt Pointenraten einfach. Und du bist unglaublich erstaunt, wie oft du richtig liegst. Echt? Also nach daran, dass ich halt euch schon mit Comedy beschäftigt habe. Ja, nee, aber wirklich, also am wisst, Anfang, wie es am Anfang tappt man noch im Dunkeln. Aber wenn man mal so ein, zwei Folgen gesehen hat, dann hat man wirklich eine 80-prozentige Quote. Das heißt, es ist aber immer das selbe. Aber was heißt das denn, wenn du das erraten kannst? Heißt es, dass der kreative Prozess zu einem gewissen Prozentsatz schon in der Feedline steckt? Ja, oder Beispiel. Dass du genauso gut bist wie diese Comedy-Autoren, die das geschrieben haben? Nee, es wird eine Situation gezeigt, die erst normal scheint und dann, bildlich gesehen, zoomt die Kamera raus und es wird eine neue Situation präsentiert, die alles ins Absurde bringt. Also meinetwegen reden zwei Menschen über ihr Kind. Futter und Martha reden über ihr Kind und sagen, er hat so viel Scheiße gebaut in der Schule und so, was ist denn los? Man zoomt raus, es ist ein Hund. Also, um jetzt mal einen Comedy-Klassiker auszupacken. So was, ja, ist ne? So blöd, ist nicht so und, blöd. Und das ist das Schema, das du tatsächlich ganz einfach antizipieren kannst. Oder sowas, ne? Die Leute reden über, was du denkst, ist Sex. Also, sie liegen zum Beispiel zusammen im Bett und der Mann auf der Frau und sie reden über etwas und es ist also sexuelle Anspielungen. Aber dann zoomen sie raus und sie liegen im IKEA und sie haben eigentlich nur über das. Des Preis gesprochen oder halt sowas, ne? Preisabfall. Und halt sowas von wegen, komm nicht zu früh im Sinne von, dein Auto steht noch. Ach, ich habe keine Ahnung. Ja, das ist auch was Leute beim Sex ständig sagen, komm nicht zu früh. Das ist meine, das ist, womit meine Angst auch gut rüberkommt. Komm nicht wieder also, zu früh. Also, was sind Dinge, die Leute beim Sex sagen? Die Frau sagt, bitte komm nicht zu früh die ganze Zeit. Dirty Talk, ne? Kann man auch einen guten Tweet machen eigentlich. Also nicht, ich liebe es, wenn meine. Nicht schon wieder. Bitte lass nicht mal meine Brille außen vor. Ja, also. Ich liebe es, wenn meine Frau so sexy Sachen sagt, wie bitte komm nicht zu früh. Ja, ist nicht so blöd. Ja. Finde ich gut. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt einen Plan, was wir morgen machen. Ich glaub, absolut. Und ich hoffe, ihr seid live dabei. Also nicht so nicht im Ansatz, dass ihr das davor überhaupt hören könnt. Von daher. Da müssten wir jetzt noch schneiden. Wir werden heute Nacht noch schneiden. Aber unsere Seelen aneinander schneiden. Heute werden einige Grenzen überschritten, Stefan Titze. Das war auf gar keiner Ebene irgendwie eine Metapher geblieben. Es war einfach irgendwas gesagt. Also, schön, dass ihr dabei wart bei dieser neuen Folge. Also, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr uns hört. Und diese Folge geht natürlich auch raus an die Leute, die dafür gespendet haben, dass wir heute mal die Möglichkeit haben. Ja, alle anderen können die aber auch hören. Was ist das für eine dumme Aussage? Ja, aber die können sich jetzt innerlich bedanken bei Jonas und Karin und Manfred und Jochen, die alle dafür gespendet haben, dass diese Folge heute möglich ist. Du hast sogar zwei getroffen, glaube ich. In der Tat. Ich kenne die Namen mittlerweile. Ich habe allen nämlich das Geld wieder zurücküberwiesen. Ich kenne die Namen in- und auswendig. Ich habe ganz auf die Beträge nochmal gecheckt. Vielen Dank an Jonas, vielen Dank an Frederik. Und jetzt verbringen wir den Abend mit unserer eine Stunde kostenlos Internet, was uns das Hotel gnädig gereicht hat. Internet kostet 9 Euro die Stunde. Mir würde 5 Minuten kostenlos Internet gerade reichen, ich weiß nicht, wie es dir geht. 9 Euro die Stunde kostet Internet hier, was eine absolute Frechheit ist. Aber die erste Stunde kriegt man. Ja, da haben sie einen Haken. Das sind Schweine. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Ciao.